gleich Test. Tick die Zeitlaufe weg, Z2 aufgesteckt, mein falsches Bein aus dem Bett. 3 schimpft mit 2, weil mein Kreislauf das schwächt, was einen weiteren nicht stresst, doch der Treibhaus so fest. Aus Krummeln entschummelt sich ne Sitzblockade. Mein Schreibtisch ist aus, bin auch in so einer Hip-Hop-Phase. Doch Manager, Mannequin, dann für die Quengel, denn schon Espresso und extra Energie. Und hat das Kind im Kopf, auch lieber Schoko-Krokant. Kommt's wie alle anderen an, schreibt der Protokollant. Schon legt's los, findet Arbeit nicht so großartig, schmeiß lieber vom Balkon. Den trockenen Brot dann Schnitt, den Ton angibt, dann die Sekretärin. Schätzchen, du hast einen Termin. Und jetzt wird geschrien von Kind, Bankier und Rechtsanwalt. Ich will Kies, ich will Spaß, ich dafür kein Stress an Hals. In dick und in dünn und in auf ohne Top krieg ich von denen einen aufgeschwatzt. Ob Moral, Predigt oder Streicheleinheit. Wenn es Respekt gibt, wird nicht gestreikt. Ob dick oder dünn oder auf oder ab. Sie haben sicher keine Pause gemacht. Ob süß, Holz geraspelt oder Hühnchen gerupft. Frag nicht, frag uns, sei die Typen am Ruf. An alle Denkenden fragt eure Mannequin, was geht da ab? Wenn eure Mannequin alles managen, jeden Tag. An alle Denkenden fragt eure Mannequin, yo, was geht da ab? Wenn eure Mannequin alles managen, jeden Tag. Egal wann und wo, sie sind omnipräsent und können fast alles wie Helden in Comic-Heften. Denn dank kreativen Autor und Top-Regisseur könnte ich Pünktlichkeit selbst bei meinem Kopfkissen schwören. Wär da nicht ärgerlicherweise ein Pädagoge, der mich am liebsten auf eine Alm schickte in Lederhose. Mein Chico wird ja posen an der Schneekanone, während der Therapeut schweigt, ja, Fehlerquote. Er teilt sein Leid mit Julias Botschafter, der kriegt für Achselschweiß und Herzblut nur Trostpflaster. Sie kriegen keinen Termin bei meinem Dolmetscher, denn der hat Job mehr für Künstler, Koch und Goldtascher. Weil sonst nicht funkt, sind sie in Sprachkursen. Dann ist kein bitteres Ende wie an Salatgurken. Und ist mal alles in meinem Saftladen in Ordnung, dann boomt im und Export und Forschung. In dick und in dünn und in auf ohne Top krieg ich von denen einen aufgeschwatzt. Ob Moral, Predigt oder Streicheleinheit. Wenn es Respekt gibt, wird nicht gestreikt. Ob dick oder dünn oder auf oder ab. Sie haben sicher keine Pause gemacht. Ob süß, Holz geraspelt oder Hühnchen gerupft. Frag nicht, frag uns, sei die Typen am Skruf. An alle Denkenden fragt eure Mannequin, was geht da ab? Wenn eure Mannequin alles managen, jeden Tag. An alle Denkenden fragt eure Mannequin, yo, was geht da ab? Wenn eure Mannequin alles managen, jeden Tag. Sie haben ihre Stärken, Schwächen und Launen. Manche sprechen kaum, andere schwätzen Schaum. Wenn sich sonst alle nicht trauen, Quatsch zur Rettung, mein Clown. Doch ihm gehört, so mein hast du auf die Fresse gehauen. Der Rest ist am Clown, der hält seinen Rand ja nie. Lieber lauscht man Nachtwächters Fantasie. Er murmelt leise und meistens nur Kauderwelsch, weil er seit der Kifferdiktatur sein Trauma wächst. Da ging's hart auf hart in der Wahlheimat. Jeder Arbeitsplatz wurde zum Drahtseilakt. Architektur verkam, auch die Bibliothek. Doch dann kam der Bombenbastler wie ein Prophet. Er wollte gar kein Putsch, nur bunte Schrift. Das brachte Wollen ins Rollen und so den runden Tisch. Und jetzt ist alles fett, das danken sie dem Herrn. Ihr Gott heißt ich, er ist sie und sie sind er. Alle la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la